Herzlich willkommen zu den MMA Radio UFC News. Eine turbulente UFC-Woche liegt hinter uns und ja, sie wird gekrönt von einem hervorragenden Event heute Nacht in San Jose. Robbie Lawler gegen Matt Brown. Der Gewinner trifft auf Johnny Hendricks und darf um den Welterweight-Titel kämpfen. Jedenfalls hat das Dana White versprochen. Aber Dana hält sich natürlich nicht immer an seine eigenen Vorgaben. Ich hoffe jedenfalls, dass er es diesmal tut, denn also wenn ich ehrlich bin, Robbie Lawler gegen Johnny Hendricks 2 hätte ich nichts dagegen und Matt Brown gegen Johnny Hendricks hätte ich auch nichts dagegen. Also es ist eine Win-Win-Situation für mich als großen UFC-Fan. Eine turbulente UFC-Woche liegt hinter uns, habe ich schon gesagt. Und ich werde jetzt hier wieder zusammenfassen, was in den letzten 7 Tagen Relevantes passiert ist in der UFC-Welt. Und das war so einiges. Unter anderem musste Alexander Gustafsson seinen Kampf gegen John Jones für UFC 178 in Las Vegas am 27.09. sollte das Ganze stattfinden, absagen. Denn Alexander Gustafsson hat einen Meniskusriss erlitten. Alexander Gustafsson hat erzählt, dass er beim Sparring irgendwie im Knie merkte, dass was zweimal so gepoppt hat. Also ja, irgendwie so ein Knickel-die-Knackel-Geräusch oder wie man das am besten übersetzen soll. Es tat aber wohl nicht weh, also hat er erstmal weitergemacht, ist nach Hause gegangen, hat was gegessen, ins Bett, hat eine Runde geschlafen und ist am nächsten Morgen aufgewacht und konnte seinen rechten Fuß kaum noch bewegen, konnte kaum noch laufen. Dann ist er zum Arzt gegangen und der hat die Diagnose Meniskusriss gestellt. Alexander Gustafsson wird 5 bis 6 Wochen ausfallen und kann deshalb nicht bei UFC 178 gegen John Jones zum zweiten Mal kämpfen. Aber es ist ja nicht so, dass die UFC zu wenig Kontrahenten in der Light Heavyweight Division hat. Lorenzo Fertitta hat sich dann um 6.45 Uhr am Morgen gleich hingesetzt und Daniel Cormier eine SMS geschickt und ihn gefragt, ob er den Kampf gegen John Jones am 27.09. antreten würde. Und natürlich hat DC zugesagt. Später in einem Interview hat er dann ja noch ein paar andere Sachen erzählt und meinte so, wenn du einen Titelfight hast, willst du, dass alles perfekt läuft, also am besten ein 3-monatiges Trainingscamp. Aber ich bin ehrlich, wenn mein Coach zu mir kommen würde und fragen würde, ob ich in 5 Wochen gegen John Jones kämpfen würde, ich würde es tun. Und das Gute ist, er hat ja ein bisschen mehr Zeit als 5 Wochen, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn du so eine große Chance bekommst und dann auch noch gegen so einen wirklich extrem schweren Gegner, dann möchtest du natürlich ein volles Trainingscamp absolvieren. Aber ich glaube, dass DC wirklich gute Karten hat, John Jones zu besiegen. Ich sag nicht, dass er es schaffen wird, aber er ist, glaube ich, neben Gustafsson die größte Herausforderung für John Jones aktuell in der Light Heavyweight Division. Aber dazu werden Chris und ich bestimmt auch noch die ein oder andere Meinung am Dienstag dann austauschen. Und es ging dann übrigens auch direkt schon mit dem Trash-Talk zwischen John Jones und Daniel Cormier los. Beide sind sich ja sowieso nicht so ganz grün und haben sich immer mal wieder ein bisschen gepiesackt schon in der Vergangenheit. Und DC erzählte im gleichen Interview, dass er John Jones auf Twitter zwar nicht followed, aber John Jones irgendwie einen Trick gefunden hat, Daniel Cormier eine Direct Message zu schicken. Und in dieser Direct Message stand: I hope you're ready to come to daddy. Also, da würde ich mal sagen, versenkt. John Jones ist sich, also es ist einfach ein Meister des Trash-Talks manchmal so. Das ist wirklich hervorragend, finde ich, wie John Jones da manchmal seine Gegner aufs Korn nimmt. Und DC war dann ganz verzweifelt, weil er hätte natürlich so gerne auf diesen Tweet geantwortet. Aber weil er John Jones nicht followt, beziehungsweise John Jones ihn nicht followt, konnte er auf diese Direct-Message nicht antworten und wollte aber unbedingt, dass dass John Jones mitbekommt, was er über diese Nachricht denkt. Also hat er einen Screenshot gemacht auf seinem Handy, hat auf Instagram ein Bild hochgeladen mit der Nachricht von John Jones und hat drunter eine Antwort geschrieben und die lautete: I am, I'm going to fuck you up. Also auch er geizt da nicht mit Kraftausdrücken, möchte ich mal sagen. Und er hat dann seine Follower gebeten, diese Nachricht in die Welt hinauszutragen, so dass sie John Jones noch rechtzeitig vor dem 27.09. erreichen wird. Also dieser Kampf wird mit Sicherheit auch nicht nur im Octagon ausgetragen, sondern auch im Vorfeld auf Twitter, bei Fox. Diverse Interviews wird es dazu geben. Vielleicht mal auch wieder so eine, wie hießen die denn früher? Nicht Road to the Octagon, es gab für Pay-Per-Views doch auch immer noch so Showtime, nee, Showdown, wie hieß denn das? Es gab doch mal so ein extra Format von der UFC für die Pay-Per-View-Ausgaben, so eine Countdown-Show. Naja, gut. Aber die beiden werden sich's mit Sicherheit im Vorfeld und dann auch im Octagon geben. Auf diesen Kampf freue ich mich ganz besonders. Und ich gehe davon aus, dass der Sieger zwischen Jon Jones und Daniel Cormier dann als nächstes auf Alexander Gustafsson trifft. Also, ja, kann ich mit leben. Ist zwar schade für uns Europäer, dass Gustafsson ausfällt, aber DC ist, glaube ich, ein guter Ersatz. Ja. Dann auch eine Riesennachricht diese Woche. Nick Diaz unterschreibt einen neuen UFC-Deal. Es war ja so, dass Nick Diaz jetzt schon ein paar Mal erzählt hat, dass er ja aufgehört hat zu kämpfen. Er möchte nicht mehr kämpfen. Es gibt für ihn keinen Grund zu kämpfen, außer man bezahlt ihm mehr oder er bekommt einen Titelkampf. Aber am besten natürlich beides. Und jetzt hat wahrscheinlich zumindest ein Teil seiner Bedingungen, oder jetzt wurde wahrscheinlich zumindest ein Teil seiner Bedingungen erfüllt, denn man konnte sich auf einen neuen Vertrag einigen. Nick Diaz wollte nur zu bestimmten Vertragsbedingungen zurückkehren. Auf die konnte man sich jetzt, wie gesagt, einigen. Zuletzt hat er ja noch Kämpfe gegen Hector Lombard und Carlos Condit abgelehnt. Und jetzt ist die Rückkehr für Anfang 2015 geplant. Ja, und Nick sagte in einem Interview, die lange Pause tat mir gut. Ich habe viele Sachen gemacht, die mal nichts mit ins Gesicht schlagen zu tun haben. Und das hat mir eigentlich ganz gut getan. Und jetzt schauen natürlich alle, was ist mit Anderson Silva? Denn dieses Gerücht, dass Nick Diaz auf Anderson Silva treffen könnte, das geht ja jetzt schon lange um. Und es wird jetzt so ein bisschen konkreter. Nick Diaz ist zurück, will Anfang des Jahres 2015 wieder kämpfen und es halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass für das Super Bowl Weekend im Februar 2015 Nick Diaz dann auf Anderson Silva treffen wird. Das wäre natürlich schon wahrscheinlich der aktuell größte Fight, den sie machen können. Wenn man sich's mal so überlegt, also wenn man mal einen GSP jetzt mit rausrechnet, der ist aktuell eh nicht verfügbar mit seinem Kreuzbandriss. Aber ich glaube, Nick Diaz gegen Anderson Silva könnte der bestverkaufteste Pay-Per-View werden in den nächsten 12 Monaten für die UFC. Vielleicht noch UFC 181, da komme ich nämlich auch gleich dazu. Denn diese Woche gab es auch die Entscheidungen in Sachen NAC, also Nevada Athletic Commission. Da gab es ja die Anhörungen mit Vitor Belfort und Jael Sonnen und die Commission musste sich entscheiden, ob man zum einen Vitor Belfort eine Lizenz oder wieder eine Lizenz erteilt und zum anderen, wie lang man Jael Sonnen denn jetzt sperren würde. So, also diese Anhörung gab es, ich glaube, am Mittwoch und ihr werdet es nicht glauben, Vitor Belfort bekommt eine Lizenz von der NAC. Es gibt zwei Bedingungen, die lauten, Belfort darf nicht vor Dezember 2014 kämpfen, der Kampf, sein nächster Kampf, muss in Las Vegas stattfinden und er muss sich Blut- und Urintests unterziehen, egal wann und egal wo. Und ja, es kommt noch dicker, er muss diese Tests sogar selber bezahlen. Ja, und was soll ich zu dieser Anhörung sagen? Ich habe mir das natürlich angeschaut. Und Vitor Belfort sitzt dann da und fängt dann auch an zu heulen und erklärt allen, wie leid es ihm doch tut. Und dann hat er auch versucht, den erhöhten Testosteronwert vom Test im Februar zu erklären. Und zwar meinte er, dass er zufälligerweise einen Tag vor diesem Test zwei Shots TRT zu sich genommen hat. Aber auch das war nur eine Ausnahme, weil er unter der Woche vergessen hat, einen Shot zu nehmen, hat er sich gedacht, doppelt hält besser und hat sich praktisch zweimal da die Spritze reingejagt. Und ausgerechnet einen Tag später kommt die NAC und testet ihn. Sowas ist ihm eigentlich noch nie passiert. Also ist natürlich schon ein bisschen lächerlich, aber gut, das ist seine Aussage. Und er meinte dann auch noch, seit dem Tag, als die NAC TRT verboten hat, nimmt er nichts mehr. Er ist komplett weg von dem Zeug und er nimmt nichts mehr. Er nimmt nichts mehr. Ja, außerdem hat er noch versprochen, dass er als nächstes in Las Vegas kämpfen wird und er war auch immer offen mit dem Thema, hat er gesagt. Er war immer ehrlich und er möchte auch mit der NAC zusammenarbeiten. Und ja, außerdem wollte die NAC noch von ihm wissen, wie es jetzt so läuft ohne TRT im Training, ob er damit Probleme hat. Und da meinte Vitor Belfort, am Anfang war es wirklich hart, aber mittlerweile hat er alles im Griff. Was mir gerade noch auffällt, währenddem ich diese News hier vorlese, also Vitor Belfort hat deswegen einen erhöhten Testosteronwert gehabt, weil er ausnahmsweise einen Tag vor diesen Tests sich zwei Shots TRT reingeballert hat. Hat er uns nicht erzählt, dass er ohne TRT mehr oder weniger gar nicht mehr leben kann? Das so eine ähnliche Aussage hat er ja mal getätigt, dass er im Endeffekt also definitiv keinen Sport machen kann ohne TRT. Also wenn das der Fall wäre und mein Job wäre es zu kämpfen und ich weiß, okay, wenn ich kein TRT nehme, dann kann ich im Endeffekt aufhören zu kämpfen. Wie kann es einem dann passieren, dass man irgendwie so einen Shot mal vergisst? Ich meine, letzten Endes ist er ja fast überlebenswichtig. Aber gut, nur mal so eine Überlegung, die mir gerade in den Sinn kam. Ja, also viel Gelaber und er hat es jetzt wohl im Griff und ist TRT-free sozusagen. Die NAC wird mit Sicherheit Vitor Belfort jetzt häufiger testen, bis zu seinem Kampf gegen Chris Weidman, denn am selben Tag, nur wenige Minuten nachdem er diese Lizenz erhalten hat von der NAC, verkündete die UFC die Botschaft, ja, Chris Weidman gegen Vitor Belfort wird stattfinden am 6.12. in Las Vegas, UFC 181. Und ja, da muss man sich natürlich schon fragen, also ich meine, ich habe prinzipiell erstmal kein Problem damit, dass die NAC sagt, okay, du bekommst die Lizenz, aber wir testen wirklich dich, was weiß ich, random und du darfst auch nicht woanders kämpfen, um diese Tests zu entgehen. Du musst hier bei uns kämpfen und wir testen dich. Das ist alles in Ordnung, damit kann ich leben. Aber ich finde, dass die UFC vielleicht auch mal ein Zeichen hätte setzen sollen und Vitor Belfort nicht gleich einen Titelkampf geben sollen. Denn er hat sich ja diesen Titelkampf mit TRT erkämpft und bekommt jetzt sozusagen, auch wenn er praktisch Scheiße gebaut hat, noch ein Präsent obendrauf. Und zwar darf er um den Titel kämpfen gegen Chris Weidman. Und das ist irgendwo schon auch ein bisschen ungerecht. Also, ich meine, das ist ja wie wenn bei der Tour de France dich irgendwie die ganze Zeit hinten jemand noch mit anschiebt, ja, und du dann, wenn es bergab geht, sagst, naja gut, dann jetzt fahre ich alleine. Also berghoch schiebt dich einer an, aber bergab dann, oder wenn du auf dem Höhepunkt bist sozusagen, dann sagst du, also jetzt kann ich alleine weitermachen. Das so irgendwie kommt mir das vor, erstmal sich diesen Titelshot durch Betrug erarbeiten und dann im Endeffekt nur noch davon profitieren, das finde ich ein bisschen schwach. Da hätte die UFC vielleicht sagen können, hier, du musst zweimal noch kämpfen und wenn du die beiden Kämpfe gewinnst, dann bekommst du auch wieder einen Titelkampf. Wir wollen erstmal sehen, ob du auch ohne TRT so gut kämpfen kannst, wie du uns weiß gemacht hast. Und ja, das wäre mal interessant gewesen zu sehen, ob er da die Leistung auch gebracht hätte. Übrigens, auch bei UFC 181 findet der Kampf Anthony Pettis gegen Gilbert Melendez statt. Also das nenne ich mal ein hervorragendes Event. Also nur der Main Event und der Co-Main Event reichen für mich schon völlig aus. Der Rest kann von mir aus mit UFC Berlin Fightern aufgestockt werden. Aber Weidman gegen Belfort und Pettis gegen Melendez am 6.12. in Las Vegas, das verspricht viel Spaß, glaube ich. Ja, ebenfalls bei diesem NAC hier. NAC, jawohl. Hearing war natürlich Jair Sonnen vorgeladen. Der wurde für 2 Jahre gesperrt und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr findet auf YouTube da auch ein Video. Also diese Jair Sonnen Show da, das geht mir wirklich gegen den Strich. Der sitzt dann da und sagt immer wieder, ja, es gibt keine Ausreden für das, was er getan hat und ja, ihm tut es auch leid, aber er versucht dann trotzdem immer wieder irgendwie dann diesen Leuten, die bei diesem Hearing sitzen, weiß zu machen, dass er ja gar nicht so extrem Schuld daran hat, sondern immer wieder bringt er das Thema, ja, die Ärzte haben mir gesagt, ich soll das und das nehmen, aber natürlich hätte ich selber dafür Sorge tragen müssen, dass ich jetzt hier zum Beispiel kein Epo zu mir nehme, ist alles klar, ich möchte mich nicht verteidigen, sagt er immer wieder, aber was er uns eigentlich die ganze Zeit damit weiß machen will, ist, Leute, ich kann doch auch nichts dafür. Ich muss es doch zu mir nehmen, dieses Epo. Oh, reiten Sie ja gerade ein. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich hier die Sendung aufgenommen habe, das war unter der Woche, da haben bei uns hier in der Stadt irgendwie die SEK-Sondereinheiten so eine Art Grillfest veranstaltet. Hier fuhren eine halbe Stunde lang 20 bis 40 schwarze VW-Busse mit Blaulicht durch die Gegend. Und da saßen einfach nur Leute in Zivilkleidung drinne. bin ich davon ausgegangen, okay, SEK, und die scheinen ja irgendwie so eine Art Wettfahrt zu veranstalten oder so. Aber zurück zu Jay Sonnen, also er hat schon versucht, seine Weste wieder weiß zu waschen oder reinzuwaschen oder so. Also ja, mir geht es irgendwie auf den Trichter. Ich kann Jay Sonnen kein Wort mehr glauben. Was noch interessant ist, die NAC hat Jay Sonnen darum gebeten, in Zukunft miteinander zu arbeiten. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass sie gerne hätten, dass Jay Sonnen hier die Kontaktleute mal offenlegt. Denn das, ja, das hätte ich gern gewollt, dass Jay Sonnen sagt, okay, das sind die Leute, von denen kaufe ich Epo und bekomme TRT, ohne irgendwie einen Grund dafür zu haben oder weiß der Kuckuck. Also einfach, um mal Hintermänner so an den Pranger zu stellen. Und das hoffe ich mir so ein bisschen. Und dass er auch mal Namen nennt von Leuten, von denen er weiß, die was nehmen oder so. Ich meine, da könnte er sich wirklich hervortun. Aber sich da hinzusetzen und dann so ein bisschen wie so ein armes Schwein sich da hinzusetzen und halt einfach so ein bisschen aufs Mitleid auch der Leute zu hoffen, das finde ich, ist einem Jay Sonnen eigentlich würdig. Ja, also schaut euch mal die Anhörung an auf YouTube. Ja, dann komme ich zu UFC Dublin. Das war ja letzte Woche das große Thema und ich würde fast behaupten, dass das Event auch das gehalten hat, was es im Vorfeld versprochen hat. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, natürlich wurden wieder Bonis verteilt. Performance of the Night ging an Conor McGregor und an Gunnar Nelson und Fight of the Night an Carl Pendred und Mike King. Zu Recht natürlich, muss man dazu sagen. Aber auch ansonsten war Dublin ein Riesenerfolg, nicht nur für die vier genannten. Denn unter anderem war UFC Dublin das zweiterfolgreichste Event oder Event außerhalb von Nordamerika für die UFC. Es fanden dieses Jahr, jetzt muss ich mal zählen, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Events in Übersee statt, sage ich mal. Das erfolgreichste war London mit 14.000 Zuschauern vor Ort und über 2 Millionen Dollar Einnahmen. UFC Fight Night 37 war das. Und danach kommt schon Dublin. 9.500 Zuschauer, 1,4 Millionen haben sie da eingenommen. Ihr fragt euch mit Sicherheit, auf welchem Platz steht denn Berlin? Berlin hat es immerhin auf Platz 5 geschafft bei den Übersee-Events. 8.000 Zuschauer waren in der O2 World in Berlin. Auckland, New Zealand war noch stärker mit etwas über 8.000 Zuschauern. Und Sao Paulo, knapp 9.000 Zuschauer, war auf Platz 3, was die Übersee-Events angeht. Also das war schon ein Riesenerfolg für die UFC. Auch noch ein interessanter Vergleich. Beim letzten Event in Dublin, UFC 93 war das, gingen nur 9.300 und ein bisschen was an Fans in die Halle. Diesmal ja 9.500. Also ich habe ja, glaube ich, auch in einer News-Ausgabe mal erzählt, dass sie noch irgendwie Kapazitäten frei gemacht haben, so dass ein paar Zuschauer mehr in die Halle reingingen, in diese O2. Und das sind dann wahrscheinlich diese guten 100 Plätze, die jetzt mehr gefüllt wurden. Das Gate bei UFC 300, nee, das Gate bei UFC 93 waren 1,3 Millionen. Das Ganze war 2009, also auch da konnte man noch ein bisschen was mit oben draufpacken. Tja, dann sorgte die Fight Night in Dublin auch noch für einen riesigen Fight Pass Boom. Noch nie haben so viele Leute gleichzeitig neue Subscription abgeschlossen für den Fight Pass, erzählte uns Dana White. Insgesamt natürlich mittlerweile so viel Subscriber wie nie zuvor. Und Dana White hat auch noch erzählt, dass Fox in den USA unbedingt UFC Dublin im Fernsehen zeigen wollte. Aber die UFC hat gesagt, nee, nichts ist. Dana meinte, wir haben Fox diese Europa-Events als Paket angeboten und Fox lehnte ab. Deshalb haben wir den Fight Pass gestartet. Jetzt ärgert sich. Ja, ist immer schön, wenn jemand während der Sendung anruft. Jetzt ärgert sich Fox und wir verkaufen Fight Pass Subscriptions. Und das ist natürlich richtig. Also ich glaube schon, dass für Fight Pass das eine perfekte Card war und die UFC jetzt einfach so ein bisschen auch mit Fight Pass irgendwie so, ja, den möglichen Abonnenten gezeigt hat, wo die Reise hingehen soll. Also mittlerweile ist Fight Pass bekannt. Man weiß, man bekommt eigentlich, sag ich mal, einmal im Monat eine richtig gute Card geboten und ansonsten kann man eigentlich mit dem Programm auch zufrieden sein. Wir in Europa sowieso, weil wir kriegen alles zu sehen. Aber für die USA ist natürlich so ein Fox-Event zum Beispiel sowieso, ich sag mal, nicht for free, weil du musst natürlich in den USA auch ein Pay-Per-View-Modell vorher, oder nicht ein Pay-Per-View, sondern sowas ähnliches wie Sky halt abschließen, um Fox gucken zu können. Ja, also schon, ja, kann man so sagen. Und aber es ist im Endeffekt schon ein Free-TV. Für uns wäre die UFC ja überhaupt nicht, oder wir könnten die UFC ja überhaupt nicht angucken, wenn es den Fight Pass nicht gäbe. Also für uns deutsche Fans lohnt sich der Fight Pass allemal. Und ja, die UFC ist mit den Subscriber-Zahlen mehr als zufrieden. Aber auch das irische TV konnte mit diesem Event sehr zufrieden sein. Der irische Sender 3E, das ist der viertgrößte Sender Irlands, übertrug ja die Maincard von UFC Dublin live und konnte damit das beste Rating der Geschichte des Senders einfahren. Im Schnitt schauten 257.000 Zuschauer zu, 340.000 Zuschauer schauten den Main Event McGregor gegen Diego Brandão an. Insgesamt so über die ganze Veranstaltung hinweg schalteten 600.000 Zuschauer ein. Auch das ist ein Erfolg, aber eine richtig beeindruckende Zahl habe ich hier noch. In der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren hatte 3E für dieses Event 43% Marktanteil. 43%, das sind wirklich Traumquoten. Und ja, dementsprechend groß war die Freude bei 3E, aber auch bei der UFC, weil das ist das, was du ja eigentlich möchtest, dass der Sender, der dich im jeweiligen Land überträgt, solche Rekorde einfährt. Ja, beeindruckend, muss man schon sagen, beeindruckend. Habe ich sonst noch was für Dublin? Ja, habe ich natürlich habe ich noch was. Conor McGregor, das große Thema nach dem Kampf. Im Endeffekt war nach dem Kampf schon wieder vor dem Kampf. Denn ja, Conor McGregor und Dustin Poirier haben sich im Vorfeld ja immer schon mal so ein kleines Twitter-Duell geliefert. Und jetzt ist es amtlich, die beiden treffen bei UFC 178 aufeinander. Das ist die Card. John Jones gegen Daniel Cormier haben wir ganz zu Anfang ja gehabt. Und ja, Dana sagte schon bei der Pressekonferenz nach dem Event in Dublin, dass Conors nächster Fight definitiv nicht mehr in Dublin stattfinden wird und sehr wahrscheinlich auch nicht in Europa, denn Dana White wollte Conor McGregor unbedingt nach Las Vegas holen, das hat er jetzt ja auch gemacht. Der nächste Kampf findet in Las Vegas statt gegen Dustin Poirier. Und ja, Conor McGregor wurde natürlich bei der Post-Fight-Press-Conference am Samstag schon gefragt, ob Dustin Poirier ein möglicher Gegner wäre, gegen den er gerne antreten möchte. Und vor allem, wann er gerne wieder kämpfen würde. Und da meinte Conor, für mich wäre UFC 178 super. Poirier hätte jetzt schon eigentlich gegen mich antreten sollen, denn, wir erinnern uns, Cole Miller musste ja seinen Kampf gegen Conor McGregor zunächst absagen und Cole Miller und Dustin Poirier trainieren beide bei American Top Team und Conor McGregor meinte dann, ja, also eigentlich gehe ich davon aus, dass Dustin Poirier von der Verletzung schon wusste, bevor überhaupt die UFC von Cole Miller irgendwie eine Nachricht bekommen hat, dass er nicht kämpfen kann. Und dann hätte er erwartet, dass Dustin Poirier praktisch auf Twitter zum Beispiel sagt, hier, Cole Miller hat sich verletzt, aber ich springe für ihn ein, ich kämpfe gegen Conor McGregor. Und Conor meinte auch immer wieder, das ist ein Event gewesen, jeder wusste, dass es ein riesen Ding wird, dass die ganze Show war innerhalb von 25 Minuten ausverkauft. Es wäre für Dustin Poirier eine Riesenmöglichkeit gewesen, auf ganz großer Bühne sich zu präsentieren, aber er hatte einfach Angst. Er möchte eigentlich gar nicht gegen mich kämpfen, sagt Conor McGregor. Er hat Angst vor mir, deswegen ist er auch nicht für Cole Miller eingesprungen. Und ja, also das war letzten Endes, war das seine Aussage. Diesbezüglich hat sich Dustin Poirier auch noch zu Wort gemeldet und meinte, Cole trainiert mit einem komplett anderen Team bei American Top Team. Ich sehe ihn vielleicht einmal die Woche. Ich habe von seiner Verletzung genauso erfahren wie alle anderen. Sprich, über irgendwelche Blogs oder auf Twitter. So, also da ging es dann schon so ein bisschen los, aber ich kann euch versprechen, das ist noch nicht alles an Feuerwerk, das Dustin Poirier losgelassen hat. Denn Dustin Poirier wurde von Ariel Helwani am Montag interviewt und da hat er so ein paar Bombs gedroppt, würde ich mal sagen. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Unter anderem schrieb Dustin Poirier, ich bin in der Division, seit die UFC WEC integriert hat. Ich habe meine Kämpfe gewonnen und habe immer gemacht, was man mir gesagt hat. Ich gehöre in diese Division. Eigentlich sollten die Leute über mich sprechen und nicht über Conor McGregor. Ich kann nicht glauben, wie sehr McGregor gehypt wird. Also da ist schon ein bisschen Neid rauszuhören, würde ich fast schon sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert, aber so ein klein bisschen Neid ist rauszuhören. Aber es geht noch weiter. Oh, ich muss erstmal einleitend sagen, er wurde dann gefragt, ob er denn gerne gegen Conor McGregor kämpfen würde. Und da meinte Dustin Poirier, um ehrlich zu sein, würde ich als nächstes lieber gegen Frankie Edgar, Chad Mendes oder Cub Swanson kämpfen. Aber man fragt mich, ob ich gegen andere Fighter kämpfen will. Also was soll ich jetzt machen? Auch hier die Aussage ganz klar, Dustin Poirier will eigentlich den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen und ist es so ein bisschen leid, gegen Leute zu kämpfen, die unter ihm gerankt sind. Kann ich irgendwie verstehen, weil es ist natürlich schon eine Gefahr für Dustin Poirier, wenn er jetzt hier unglücklich gegen Conor McGregor verliert, verliert er automatisch auch seinen Anspruch auf den Titelkampf, den man, sag ich mal, schon irgendwo am Horizont sehen kann. Also wenn er jetzt zum Beispiel gegen Frankie Edgar gekämpft hätte, nicht ganz abwegig dieser Kampf, und er hätte Edgar besiegt, dann warum nicht? Warum hätte man dann nicht Dustin Poirier als nächstes einen Titelkampf geben können? Also es ist schon ein bisschen gefährlich, auch für Dustin Poirier so einen Kampf anzunehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Conor McGregor ja erst dreimal in der UFC gekämpft hat und Dustin Poirier wirklich schon fast ein Veteran eigentlich ist und sich im Endeffekt schon so eine gewisse Credibility erarbeitet hat, möchte ich fast mal sagen. Er wurde natürlich dann auch zur aktuellen Situation befragt mit Conor McGregor und wie die irischen Fans so auf diverse Aussagen von ihm reagiert haben. Und da sagte er, ich weiß nicht, ob es ein Block-Limit auf Twitter gibt. Wenn ja, dann bin ich nah dran. Ich bekomme so viele Hassnachrichten, aber das ist okay für mich. Baut ihn auf, hypt ihn. Umso besser fühle ich mich, wenn ich dann über ihm stehe. Der Typ ist nicht so gut, wie ihr denkt. Ich bin der Mann in dieser Division und ich glaube an meine Stärken und Fähigkeiten. Ja, wie gesagt, ich habe euch versprochen, Fireworks werden definitiv hier gezündet. Und ich würde mal sagen, Dustin Poirier nimmt hier schon kein Blatt vor den Mund und stellt mal seinen Standpunkt mehr als klar. Außerdem meinte Dustin Poirier noch, McGregor ist nicht ansatzweise ein Top-10-Fighter in dieser Division. Ich bin der erste ernstzunehmende Gegner für ihn. Und auch da gebe ich Dustin Poirier recht. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, Conor McGregor hat es mit seinem Sieg über, jetzt wollte ich schon sagen, Hennen Barrow, aber es ist natürlich Diego Brandão, in die Top-10 geschafft, in die Featherweight Top-10. Und ich sehe ihn auch noch nicht da. Also er hat mit Sicherheit die Möglichkeit, ein Top-10-Fighter zu werden, aber mit 3 Kämpfen in der UFC, ja, da schon in die Top-10, dann, ich weiß nicht. Eigentlich könnte man das auch nochmal diskutieren in einer der weiteren MMA-Radio-Ausgaben. Vielleicht auch mal bei einer Pay-Per-View-Ausgabe. Müssen wir mal gucken. Aber das ist ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich sehe es ähnlich. Dustin Poirier ist der erste wirklich richtig ernstzunehmende Gegner für Conor McGregor. Diego Brandão mit Abstrichen auch. Aber ich würde fast sagen, dass Diego Brandão irgendwie gerade anderweitig beschäftigt ist, geistig. Der wirkt irgendwie ein bisschen abwesend und ist nur noch ein Schatten seiner selbst und wirkt jetzt nicht mehr wie zu Ultimate Fighter Zeiten. Also von daher, Dustin Poirier war der erste wirklich richtig harte Prüfstein für Conor McGregor. Und wenn er Dustin Poirier besiegen kann, dann glaube ich, sky is the limit, würde ich mal so sagen. Ja, das ist aber immer noch nicht alles. Dustin Poirier hat noch was erzählt und er meinte, ich habe das Gefühl, Conor McGregor respektiert niemanden in der Featherweight Division und niemand steht auf und tut was dagegen. Die UFC ist meine Heimat. Ich habe mir mein Standing hier erarbeitet und niemand hat das Recht, hierher zu kommen und Müll zu labern. Also Dustin Poirier ist definitiv angepisst und wir können uns auf einen tollen Kampf bei UFC 178 freuen. Cole Miller, gerade habe ich schon über ihn gesprochen, war ja eigentlich als Gegner für Conor McGregor in Dublin eingeplant, hat sich dann verletzt, so ist es. Und natürlich wurde Cole Miller im Nachhinein gefragt, was er jetzt von Conor McGregor hält, nachdem er ja relativ fix Diego Brandão besiegt hat. Und da meinte Cole Miller, Conor war ganz gut, aber es ist auch nicht schwer gut zu sein, wenn alles dafür getan wird, dass du gut aussiehst. Er bekommt den Fight in seiner Heimatstadt und er hat ein komplettes Trainingscamp absolviert. Sein Gegner hatte das nicht. Ja gut, also dieses Trainingscamp-Ding, das möchte ich jetzt ja als Ausrede für Diego Brandão nicht mit heranführen, denn er hat eigentlich genügend Zeit gehabt, sich auf einen Kampf vorzubereiten. Also da gab es mit Sicherheit schon Leute, die noch später eingesprungen sind. Das ging ja relativ fix. Ich glaube, 2 Wochen nachdem Cole Miller gegen Conor McGregor bekannt gegeben wurde, hat sich Cole Miller verletzt und oder lass es 3 gewesen sein. Und dann hat also Diego Brandão aus meiner Sicht genügend Zeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Aber ihr merkt auch hier so ein klein bisschen Neid. Hört man da doch schon ein bisschen heraus mit, ja, man versucht ihn immer gut aussehen zu lassen, Kampf in seiner Heimatstadt etc. pp. Und Cole Miller schlägt noch weiter in diese Kerbe und meint, ich glaube, dass die UFC sehr hinter McGregor steht. Ich glaube nicht, dass das schlecht ist. Ich sage aber auch nicht, dass Conor wichtig für den Sport ist. Aber es ist mit Sicherheit nicht schlecht für die Division. Ja. Ich glaube nicht, dass Aldo ein großer Draw ist. Also jetzt geht er so ein bisschen darauf ein, warum er es gut findet, dass man Conor McGregor eigentlich so ein bisschen unterstützt. Und wie gesagt, er meinte, ich glaube nicht, dass Jose Aldo ein großer Draw ist. Er ist zwar der Beste, aber die Fans stehen nicht so sehr hinter ihm. Keiner will so richtig diese Aldo-Fights sehen. Also stimme ich ihm zu. Also Jose Aldo ist mit Sicherheit niemand, der in Dublin die O2 in 25 Minuten ausverkaufen würde, wenn er nicht gegen Conor McGregor kämpft. Aber Conor McGregor kann im Endeffekt, wie er selber mal gesagt hat, in der O2 Schattenboxen machen und die Halle würde trotzdem voll werden. Und da bin ich mir sicher, dass das stimmt. Aber es ist halt eben nur in Dublin so. Ich gehe davon aus, dass es in Las Vegas oder in, keine Ahnung, Seattle nicht so aussehen würde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, was sagt Cole Miller noch? Ich glaube nicht, dass Conor jetzt schon das Zeug hat, gegen einen Top-5-Guy zu kämpfen. Das ist natürlich so ein kleiner Shoot bezüglich des bekommenen Dustin Poirier-Fights. Aus meiner Sicht hat sich McGregor einen Kampf gegen Dustin Poirier noch nicht verdient. Aber, jetzt zuhören, aber er bekommt ja so einiges, das er eigentlich noch nicht verdient hat. Buh, sag ich da mal so. Also es scheint schon so ein bisschen, es scheinen sich schon so einige Featherweight-Kämpfer ein bisschen benachteiligt zu fühlen. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber es spricht ja nichts dagegen, dass die sich auch so ein bisschen extravertierter geben. Ich verstehe doch, dass die Medien geil sind auf so jemanden wie Conor McGregor. Der hat immer was zu erzählen, es kommt immer irgendwas Unterhaltsames dabei raus. Er ist einfach ein Typ, ein Charakter, den siehst du 1-2 Mal und dann kennst du seinen Namen und du vergisst ihn nicht. Es gibt Kämpfer in der UFC, die haben 10 Kämpfe bestritten und kein Schwein weiß, wer das ist. Also so ein bisschen müssen die Jungs sich auch selber mal motivieren, vielleicht konkrete Aussagen zu treffen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Cub Swanson, der nach einem wichtigen Sieg gegen Jeremy Stephens gefragt wurde, was seine Pläne jetzt sind, ob er einen Titelkampf will. Und er so meinte, ja, mal gucken, ich nehme das, was jetzt so kommt. Und ja, dann denke ich mir, nee, mach doch das Maul auf. Sag doch einfach, nee, ey, Alter, jetzt ist es mal Zeit, einen Titelkampf zu bekommen. Ich bin hier lang genug, ich habe die besten Leute besiegt und ja, ich weiß, ich habe einen Kampf verloren gegen Jose Aldo schon mal, das war aber noch bei WEC, aber verdammt nochmal, ich bin aktuell der Beste hier im Featherweight und ich will jetzt meinen Titelkampf oder von mir aus einen Interimskampf gegen Chad Mendes oder weiß der Kuckuck was. Aber diese Leute, ja, versuchen immer so ein bisschen unter dem Radar durchzuschwimmen und wundern sich dann, dass sie irgendwie keine großen Draws sind. Ich meine, ja, also da will ich Conor McGregor wirklich keinen Vorwurf machen. Er versucht alles, um bekannt zu werden, um einen Titelkampf zu bekommen, um Geld zu verdienen mit dem, was er liebt. Und ich finde, da kann man niemanden einen Vorwurf machen. Ja. Und, was man natürlich dazu sagen muss, er labert viel Scheiße und erzählt überall rum, er wäre der Größte. Aber im Endeffekt beweist er bis jetzt auch, dass er alles das erreicht, was er sich vornimmt. Ja, er besiegt seine Gegner, er füllt so eine komplette Halle mit 10.000 Leuten in Dublin. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Also von daher, Cole Miller, ja, den letzten Satz hättest du dir, glaube ich, sparen können. Ja, Ian McCall war ja auch auf der Card in Dublin und hat gegen Brad Pickett gewonnen und auch da war natürlich die Frage, wie geht's weiter mit Ian McCall und es sieht jetzt so aus, als ob es zu einem Number One Contender Fight gegen John Lineker kommen wird und der Gewinner zwischen McCall und Lineker trifft dann auf sehr wahrscheinlich Demetrius Johnson oder Chris Carriasso, der dann den Riesen-Upset schaffen würde. McCall wurde auf der Pressekonferenz natürlich diesbezüglich angesprochen und er wurde gefragt, wie er denn John Lineker besiegen möchte. Und da meinte McCall, ich bin dabei. Moment mal, ich erzähle Blödsinn. Er wurde natürlich erstmal gefragt, ob er diesen Kampf überhaupt annehmen würde. Und da meinte McCall, ich bin dabei. Er kann zwar hart schlagen, aber er wird mich nicht treffen. Außerdem hat Ian McCall bei Bagatinov Probleme in Sachen Wrestling und Jiu-Jitsu festgestellt. Und McCall meinte, im Kampf gegen Bagatinov konnte man sehen, dass Lineker Probleme mit Wrestling und Jiu-Jitsu hat. Da würde ich dann wahrscheinlich auch versuchen, ihn zu beschlagen, ihn nicht zu beschlagen, sondern zu schlagen. Ist gerade ein Pferd an meinem Fenster vorbeigeritten, deswegen komme ich auf beschlagen. Ja, aber man muss natürlich noch abwarten, was jetzt mit Ian McCalls Hand ist. Er hat sich ja da wieder an der Hand verletzt, wurde ja auch erst operiert, musste den ersten Kampf gegen Brad Pickett ja zunächst absagen, weil er an der Hand operiert werden musste. Jetzt hat er wieder Probleme mit seiner Hand. Wie lange er ausfällt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe nicht allzu lang, denn ich habe Bock auf diesen Kampf Ian McCall gegen John Lineker. Und auch John Lineker hat sich übrigens zu Wort gemeldet. Auch er wurde gefragt, wie es aussieht mit diesem Kampf und ja, wie er Ian McCall so einschätzt. Und erstmal kommentiert John Lineker den Kampf zwischen Ian McCall und Brad Pickett. Und meint, ich bin mir nicht sicher, ob ich am Samstag einen Fight gesehen habe oder eine Art Spiel, in dem Ian versucht, vor Pickett wegzulaufen. Ich habe kein Problem, gegen Ian McCall zu kämpfen, aber ich würde meinen Manager bitten, dass er mit der UFC eine neue Regel aushandelt. Man sollte einem Kämpfer Punkte abziehen, wenn er so viele Yards im Oktagon zurücklegt. Ich will kämpfen und nicht Verstecke spielen. Da gebe ich John Lineker ein bisschen recht, ja, aber John Lineker hat einfach eine andere Art zu kämpfen als Ian McCall. Ich würde nicht sagen, dass Ian McCall wegrennt, sondern extrem schnell ist und versucht hat, sag ich mal, also was wäre das Dümmste gewesen für Ian McCall gegen Brad Pickett? Das wäre mit Sicherheit ein Brawl gewesen. Also muss er versuchen, immer mal wieder reinzugehen, sozusagen zu seinem Gegner richtig ranzugehen und ein paar Schläge zu landen, dann wieder wegzugehen. Und da spricht nichts dagegen. Oder er versucht es natürlich mit Jiu-Jitsu oder Wrestling. Aber wenn doch mein Gegenüber dafür bekannt ist, einen harten Schlag zu haben, dann versuche ich doch eben nicht in Reichweite meines Gegners zu sein. Also das finde ich auch hier ein bisschen merkwürdig, dass John Lineker da irgendwie so eine Art Versteckspiel ausmachen möchte und Ian McCall ein klein wenig Feigheit oder sowas unterstellen möchte, ist für mich ein Fehl am Platz. Aber McCall gegen Lineker, ich bin dabei, da würde ich mich freuen über diesen Kampf. Dann gibt's Neuigkeiten von Jessica Ai. Jessica Ai hieß es am Dienstag, kämpft gegen jeden. Nee, anders. Es hieß am Dienstag, Jessica Ai möchte unbedingt gegen Holly Holm kämpfen. Sowas. Das hat Ariel Helwani berichtet. Er hat gemeint, ja, Jessica Ai möchte unbedingt gegen Holly Holm kämpfen. Und kurze Zeit später postete Jessica Ai ein Video auf Instagram und hat das Ganze dann mal klargestellt. Und in diesem Video sagte sie, dass sie Holly Holm nicht herausfordert. Sie meinte einfach nur, sie kämpft grundsätzlich gegen jede, die ihr von der UFC vorgesetzt wird. Und wenn das halt Holly Holm ist, dann kämpft sie halt gegen Holly Holm. Aber sie kämpft auch gegen jemand anders. Es muss nicht unbedingt Holly Holm sein. Und hat, also Jessica Ai hat damit irgendwie erstmal Ariel Helwanis Gerücht so ein bisschen entkräftet. Und ja, das hat der gute Helwani auch mal gebraucht. Der ist ja völlig ausgetickt, seitdem der in Dublin ist. Ist er von allen guten Geistern verlassen. Der ist ja so, der ist der größte Conor McGregor-Fan der Welt, glaube ich. Setzt da ab und zu mal seine Journalistenbrille ab, glaube ich. Denn in seiner Sendung hat er auch erzählt, dass er das nicht so gut fand, dass europäische Journalisten da geklatscht haben, als McGregor gewonnen hat und so ein bisschen parteiisch waren, weil er sich selber auch als richtiger Journalist sieht und er findet, da muss man unparteiisch sein. Aber ich muss mal sagen, der größte Fanboy, den ich an diesem Wochenende erlebt habe in Dublin, das war Ariel Helwani. Also das kann er nicht leugnen. Gut, vorhin habe ich schon mal über einen Meniskusriss bei Alexander Gustafsson hier gesprochen und Khabib Nurmagomedov hat ja die gleiche Verletzung erlitten, auch einen Meniskusriss. Moment, jetzt wäre ich ein bisschen nervös hier. Auch einen Meniskusriss und er wurde diese Woche operiert, lief auch alles ganz gut und Khabib Nurmagomedov fällt bis Januar aus. Also nicht nur 5 bis 6 Wochen, sondern bis Januar. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es daran liegt, dass man ihn am Meniskus operieren musste und vielleicht Alexander Gustafsson nicht operieren muss. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich ist das der Grund, dass Gustafsson nur 6 Wochen ausfällt und Nurmagomedov, ja, 5 Monate. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für Nurmagomedov und auch für Donald Cerrone, der ja gegen Nurmagomedov antreten sollte. Leider gibt es diesen Kampf erstmal nicht. Absolut drauf gehabt. Anderen Kampf gibt's aber definitiv, und zwar Hannon Burrow gegen TJ Dillashaw, UFC 177, da gibt's dann diesen Rückkampf. Und ja, es war interessant zu hören, wie Hannon Burrow den ersten Kampf miterlebt hatte. Er meinte nämlich, bis zum ersten schweren Treffer kann er sich noch alles erinnern. Und er fand bis dahin den Kampf auch relativ ausgeglichen. Aber nachdem er diese, was eine Rechte? Also nachdem er zum ersten Mal zu Boden ging in der ersten Runde, nachdem ist alles weg. Oder mehr oder weniger alles weg. Er meinte, da ist alles nur noch so verschwommen wie so ein Brei da. Und er kämpfte auch nur noch im Autopiloten und konnte die Anweisungen seines Trainers überhaupt nicht mehr richtig befolgen. Und so richtig zu sich kam er erst wieder in der Umkleidekabine. Und das sind natürlich schon Äußerungen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, der kämpft da 4 Runden lang, im Endeffekt überhaupt nicht richtig anwesend gegen so einen Typen wie TJ Dillashaw. Das ist fast schon ein bisschen angsteinflößend, muss ich ganz ehrlich sagen, was da alles hätte passieren können, mein Gott. Ja, außerdem verspricht Hannon Brown natürlich, dass der Titel zurück nach Brasilien kommt. Ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass Dillashaw diesen Kampf gewinnen wird, ganz ehrlich, aber ich glaube, dass Burrow ein größeres Problem darstellen wird als beim ersten Kampf. Aber ich glaube einfach, dass Dillashaw das Kryptonit für Hannon Burrow ist. Ich bin gespannt. Hab tierisch Lust auf diesen Kampf. UFC 177 am 30. August natürlich mit einer MMA Radio Pay-Per-View Ausgabe, in der wir dann den Mitarbeiter des Monats Juni und Juli wählen müssen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also 30.8. wahrscheinlich so ab 21.30 Uhr, Chris und ich. Wird wieder schön werden, mit Sicherheit. Dann habe ich noch einen Nova Uniao-Fighter hier mit im Programm. Und zwar Jose Aldo, der ja den Kampf gegen Chad Mendes für UFC 176 absagen musste wegen einer Verletzung. Und Lorenzo Fertitta sagte, dass man sich überlege, einen Interimstitelfight zu machen, wenn Jose Aldo nicht bis zum Oktober wieder kämpfen kann. Ja, und da hat sich jetzt mal André Pedernares zu Wort gemeldet. Das ist der Coach und Manager von Jose Aldo und gleichzeitig der Besitzer, ja, Chef von Nova Uniao. Und der meinte, dass man die Rückkehr von Jose Aldo aufgrund der Aussage von Lorenzo Fertitta nicht übereilen würde. Und konkret meinte Pedernares, Jose geht es schon besser, er hat am Montag leicht trainiert und blieb beschwerdefrei. Wir werden diese Woche noch entscheiden, wann Jose wieder mit hartem Training beginnen kann und ob er für Oktober fit ist. Er möchte so schnell wie möglich wieder kämpfen und es wäre toll, in Rio zu kämpfen, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, ob er bis Oktober wieder fit ist. Ja, also klare Aussage. Übrigens, ich nehme mir das jetzt am Samstag auf und das Interview fand irgendwie am Mittwoch oder am Dienstag statt. Bislang hat sich Pedernares noch nicht zu Wort gemeldet, ob Aldo jetzt wieder voll trainieren kann und bis zum Oktober fit ist oder nicht. Aber Pedernares hat andere Sachen gesagt, die auch wieder aufhorchen lassen. Zum Beispiel, die UFC kann gerne einen Interims-Champion auskämpfen lassen, aber man muss sich schon die Frage stellen, wieso man bei Pettis das Ganze nicht gemacht hat. Er hat das letzte Mal im August 2013 gekämpft. Und was ist mit Velasquez? Er hat seit Oktober 2013 nicht mehr gekämpft. Ich verstehe also nicht, warum man für Aldos Titel einen Interims-Champion braucht. Das ist unfair, sagt André Pedernares. Und da gebe ich ihm recht. Es macht nämlich wirklich keinen Sinn, jetzt Jose Aldo da so unter Druck zu setzen und zu sagen, also wenn er bis Oktober nicht mehr kämpfen kann, dann gibt's hier einen Interimstitelkampf. Wieso? Alle anderen haben doch auch genügend Zeit bekommen, um wieder fit zu werden. Und ich sag mal so, es hört sich ja jetzt nicht danach an, dass Aldo hier für ein Jahr ausfällt, sondern wir reden hier von einem überschaubaren Zeitrahmen. Dana White hat mal gesagt, 30 bis 40 Tage nach UFC 176 hätten sie das Event stattfinden lassen können. Bis dahin wäre Aldo wieder fit. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass er im Höchstfall vielleicht 2 Monate ausfällt, da brauche ich doch keinen Interimstitel. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn es dazu kommen würde, dann gebe ich Pedernares recht, der sagt, das ist unfair. Also was soll das? Außerdem finde ich, diese Interimstitel schwächen automatisch auch immer den richtigen Champion. Lass den Jungen doch mal durchatmen. Dann kommt er halt nächstes Jahr erst wieder. Reicht doch. Bei Pettis und bei Velasquez zum Beispiel hat ja auch keiner was dagegen. Da hat Pedernares absolut recht. Außerdem gab es ja immer noch so diesen Vorwurf von Chad Mendes, dass Aldo diese Verletzung nur vortäuscht, um den zufälligen Dopingtests zu entgehen. Und da meinte Pettenaris, Chad Mendes hat behauptet, dass Aldo die Verletzung nur vortäuscht, um Dopingtests zu umgehen. Die UFC wusste bereits 10 Tage, bevor es die Ankündigung von der Commission für zufällige Dopingtests gab, von Aldos Verletzung. Also hat sie mal klargestellt, es hat nichts mit den angekündigten Dopingtests zu tun. Die Verletzung wurde schon vorher der UFC bekannt gegeben. Und ja, Chad Mendes ist da wohl einer falschen Fährte auf der Spur, muss man sagen. Die letzte Nachricht für heute, die betrifft mehr oder weniger UFC und Fox 12 heute Nacht, denn auf dieser Card wird auch Noat Lahat kämpfen. Das ist ein Kämpfer aus Israel, der bei, Velasquez Bude, aka American Kickbox Academy, egal. Auf jeden Fall, der da kämpft und trainiert, oder für die kämpft und trainiert, und der wird am Samstag gegen Steven Seiler im ersten Kampf auf der Card kämpfen. Und nach diesem Kampf geht's für Noat Lahat, egal wie der Kampf ausgeht, nicht erstmal wieder in den Gym, und er wird sich nicht wieder vorbereiten auf den nächsten Kampf. Nein, er wird direkt in seine Heimat fliegen, nach Israel, und dort an der Front oder im Gazastreifen kämpfen. Das ist natürlich schon heftig. Also Lahat war früher auch 3,5 Jahre beim Militär, ist dann irgendwann in die USA gegangen, um professioneller MMA-Kämpfer zu werden. Und er sagt halt klipp und klar, jetzt, wo es drauf ankommt, muss ich zurück in mein Land, für mein Land kämpfen. Und er hofft, dass das Ganze dann schnell vorbei ist und er wieder zurück kann in die USA und an seiner MMA-Karriere weiter stricken kann. Aber das ist natürlich irgendwie schon... Ist natürlich irgendwie schon eine Ansage. Da stehst du am Samstag in einem UFC-Kampf und am Sonntag irgendwie unter Beschuss im Gazastreifen. Also das ist irgendwie schon, weiß nicht, ich fand die Nachricht irgendwie erwähnenswert. Deswegen habe ich sie noch mit reingenommen. Ja, dann zum Schluss, wie immer, die Fight-Announcements. Diesmal habe ich sie nicht vergessen, sondern habe sie hier vor mir liegen und kann euch mitteilen, dass es für UFC 177 einen weiteren Kampf gibt, und zwar Henry Cejudo oder Cejudo, ich kenne den Typen nicht. Er gewann 2008 im Ringen eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking. Vielleicht kennt ihr den. Also Henry Cejudo oder Cejudo, wie auch immer. Der trifft auf Scott Jurgensen. Und der könnte auch mal einen Sieg vertragen, Scott Jurgensen, glaube ich. Und für Henry Cejudo, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist es natürlich gleich ein harter Prüfstein für so ein UFC-Debüt und zeigt aber auch, dass die UFC offensichtlich viel von ihm hält. Außerdem wurde bekannt gegeben, das habe ich euch ja eigentlich schon gesagt, dass bei UFC 178 Conor McGregor auf Dustin Poirier treffen wird und Jon Jones jetzt auf Daniel Cormier treffen muss, denn Alexander Gustafsson hat sich ja verletzt, da haben wir drüber gesprochen. Für Europa wurde auch was bekannt gegeben, das nächste Event steht ja schon vor der Tür, mehr oder weniger, denn die 53. Fight Night findet am 4.10. in Stockholm statt. Nico Musoke trifft auf Amir Sadollah und Niklas Bäckström, das ist der Schwede, der ganz knapp vor UFC Berlin, für wen ist er nochmal eingesprungen, habe ich vergessen, gegen Jotko gekämpft hat und gewonnen hat, trifft auf Mike Wilkinson. Ja, genau so heißt er. Es wurde heute oder gerade eben auch noch ein dritter Kampf bekannt gegeben. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den so schnell hier rausgesucht bekomme. Wäre natürlich schön, wenn ich euch das noch sagen könnte. Welcher Kampf war denn das noch? Ach, hier haben wir es. Im Featherweight wird Subara Tugov. Tuho. Mein Gott. Das ist ein ganz schwieriger Name. Subahira Tukhugov oder so. trifft auf Ernest Hemingway. Nein, auf Ernest Chavez. So, der Kampf wurde auch noch für Stockholm bekannt gegeben. Übrigens, Stockholm, solltet ihr jetzt euch das Dublin-Event angeguckt haben und euch denken, scheiße, dass ich nicht in Dublin war, die Stimmung und sowas erlebe ich ja nie wieder. Ich gebe euch einen Tipp, kauft euch Karten für Stockholm. Also es wird mit Sicherheit nicht so abgehen wie in Dublin, aber es wird definitiv abgehen. Also die Fight Night in Stockholm wird mit Sicherheit toll werden. Bäckström und Musoke sind ja beides schon Schweden, da wird die Halle Kopf stehen. Ich habe auch gleich mal geguckt, was mir eine Reise nach Stockholm kosten würde. Aktuell unbezahlbar, es gibt keinen Direktflug. Ein Zug kostet irgendwie 300 Euro eine Fahrt. Es sind von mir hier 1600 Kilometer bis nach Stockholm. Also spricht alles dagegen, dass ich nach Stockholm fahren werde. Aber mal gucken, was sich noch ergibt. Ja, der letzte Kampf, den ich euch noch ans Herz lege, ist dann für UFC 181 Chris Weidman gegen Vitor Belfort. Haben wir auch zu Beginn drüber geredet. Auf derselben Card findet auch noch Anthony Pettis gegen Gilbert Melendez statt. Und dann bin ich durch mit den News für diese Woche und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt UFC News hier bei MMA Radio. Und natürlich am Dienstag nicht vergessen, gibt es wieder eine Live-Ausgabe mit Chris und mir auf mmaradio.de/live. Ab 20 Uhr geht's da los. Und achso, dann habe ich diese Woche mal was begonnen. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehe, aber ich habe es einfach mal angefangen. Und zwar auf Twitter und auf Facebook auch aktuelle Nachrichten zu posten. Also twitter.com/mmaradio.de und facebook.com/mmaradio.de. Da versuche ich so die wichtigsten Nachrichten des Tages, nicht kompakt, sondern immer, wenn sie anfallen, einfach mal zu posten. Interessante Fight-Announcements oder zum Beispiel, dass Jay Sonnen für 2 Jahre gesperrt wurde. Sowas erfahrt ihr dann auf unserem Twitter- und Facebook-Account. Und wie gesagt, ich kann noch nicht versprechen, ob ich das jetzt beibehalten kann, ob es mir zeitlich dazu immer reicht oder nicht. Aber ihr könnt ja trotzdem auch folgen. Schaden kann's nicht. So, dann empfehle ich euch heute Abend oder heute Nacht UFC on Fox 12 zu gucken. Das wird ein tolles Event. Sind einige gute Kämpfe dabei, muss ich euch nicht sagen. Und ja, das war's. Also bis dann. Tschüss. Radio.